Kundgabe 673. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.11.1938. Sich empfehlen der Gnade des Herrn. Es versäumen die Menschen so oft, sich der Gnade Gottes zu empfehlen und erschweren sich daher das Leben auf Erden in beträchtlichem Maß. Es wäre um vieles leichter, allen Anstürmen trotzen zu können, wenn die Menschen eingedenk dessen sein möchten, dass ihre Kraft ohne die Hilfe Gottes nicht ausreicht und sie jedoch weitgehendste Unterstützung finden durch die Liebe des Herrn. Wer diese Unterstützung nicht zu brauchen glaubt, muss unsagbar schwer ringen im Erdenleben und wird dennoch nicht annähernd den Erfolg haben als ein sich der Gnade Gottes empfehlendes Erdenkind, das in allen Lebenslagen nicht nur auf sich selbst angewiesen ist, sondern von der Liebe des Vaters sorgsam umhegt und geschützt wird. So ihr Menschen dieses bedenket, muss alle Zaghaftigkeit von euch weichen. Ihr müsset im Glauben an die immer bereite Hilfe des Herrn mit voller Zuversicht den Kampf auf Erden aufnehmen und auch mit Sorglosigkeit den schweren Zeiten entgegensehen. Denn nimmer kann euch ein Leid geschehen, so ihr als schwache Kinder den Vater innig um Schutz anfleht. Lasset daher nimmermehr die Zuversicht sinken. Verlieret nicht den Glauben an die nimmermüde Liebe und Geduld des himmlischen Vaters. Und ihr werdet auch die größten Prüfungen überwinden, immer zum Vorteil für eure Seele. Und auch aller irdischen Not enthoben sein, so ihr nur immer im vollen Vertrauen der Hilfe des Herrn harret. Es sind gewisse Gesetze, die in seiner Weisheit der göttliche Schöpfer für die Erdenzeit euch zu erfüllen gebot. Ein jeder, der diesen Gesetzen nachkommt, das heißt, in der göttlichen Ordnung zu leben sich bemüht, wird auch stets gewürdigt werden, die lebendige Verbindung mit dem Vater zu finden. Er wird demnach an der ewigen Kraftquelle sich jederzeit die nötige Stärkung und Labung schöpfen können und somit auch nicht nötig haben, bangend und verzagt durch das Leben zu gehen. Denn ihm spendet der Herr seine Gnade und jedes Geschehen ist nur immer zugelassen, um gläubig und vertrauensvoll überwunden zu werden, auf dass der Mensch reife in der Seele und stark werde sein Glaube. Denn die den Herrn suchen, sind allemal seine Kinder, und denen naht sich der Herr liebevoll und führt sie sicher um alle Klippen des Lebens. Und ihr geht aus allen Gefahren, Trübsalen und Bedrängnissen unbeschädigt hervor. Ihr seid machtvoll durch die Gnade des Herrn, und seine Kraft wird euch durchdringen, und fest werdet ihr stehen in allen Kämpfen, die euch im Erdenleben nicht erspart bleiben können und die für die Förderung der Seele unbedingt nötig sind. Und so ihr dieses wisset, beginnet nichts, ohne euch der Gnade des himmlischen Vaters anheimgestellt zu haben. Und es wird euch das Leben leichter sein. Amen.